Halt! Wartet noch einen Augenblick, liebe Freunde. Natürlich wollen wir trinken, dazu sind wir ja hier. Aber doch nicht so hastig. Ihr wisst doch, trinken ohne Trinkspruch ist reine Sauferei. Also, liebe Schwestern, liebe Brüder, ich wünsche euch einen Sarg aus 100-jährigen Eichen, die heute gepflanzt werden. Nun, liebe Kaiserstina, schenk ein. Prost, liebe Seele. Prosit bei Tag und Nacht, nicht erst lange nachgedacht. Öffnet mit raschen Griffen die Flaschen, wie es Bacchus macht. Prosit bei Tag und Nacht, Brüder, lasst die Korken knallen, Kaiserstina zu gefallen. Brüder, seht, sie zeigt uns, Brüder, seht, sie zeigt uns allen, wie man liebt und liebt und lacht. Kaiserstina, die mir eingießt. Ich bin es, der den Krug leeren wird. Und ihr, liebe Brüder, ihr werdet das Bier bezahlen. Habe ich euch jetzt erschreckt? Skål, Ola Winde! Skål, Kerstin! Skål, Anna Greta! Zum Wohl, Mutter Maja! Und auf die Gesundheit, Vater Berg! Hey, Jürgen Puckel! Und, Vater Movitz, trinkst du auch? Und ihr, Löwberg, Nordström und Jäger, was, liegt ihr schon unter dem Tisch? Passt bloß auf, dass euch keiner auf die Hände tritt. Kratzt die Geigen, haut auf die Pauke, lasst euch nicht lumpen und leert eure Humpen. Prosit den Krug zum Mund, leert ihn bis auf den Grund. Er die Bouteille trommelt, Reveille tut es allen kund. Prosit den Krug zum Mund. Rebensaft ist eine Gnade Gottes und es wäre schade, ohne Wein zu leben, ohne Wein zu leben, fade und dazu höchst ungesund. Prosit bei Tag und Nacht, nicht erst lange nachgedacht. Öffnet mit raschen Griffen die Flaschen, wie es Bacchus macht. Prosit bei Tag und Nacht, Brüder, lasst die Korken knallen, Kaiserstina zu gefallen. Brüder, seht, sie zeigt uns, Brüder, seht, sie zeigt uns allen, wie man lebt und liebt und lacht.